Da hätte ich den oder den angerufen, hätte gesagt, ey, ich komme nicht, dann hätte ich gewusst, der sitzt im Flugzeug drin. Mhm. Das sind Sachen, die sind. Ja, wo hast du das? Ja, ne, das ist. Ich finde, das ist halt genau das Positive an der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich halt auch irgendwo ingestehen, dass viel von dem, was da passiert, ist Traum ist. Auch wenn es ein guter Traum ist. Ja. Ja, das ist richtig. Also ich denke, wo halt bei uns war das Problem, entweder kriegen wir alles oder dann bleiben wir lieber zurückgezogen. Mhm. Also halt würde ich da so Sachen mit also ich würde da halt gewisse Kompromisse eingehen. Mhm. Und ich denke, okay, dann lasse ich mal 5 Jahre Zeit und mal gucke, was noch ganz von unsere Träume, wenn ich in der oder der Position bin, umsetzen kann. Mhm. So, und damals hat nur das Innere. Mhm. Die soll zu uns kommen, wir sind. Ja. Das ist das Traum. Ja. Ja. So die Zeit, ich träume zu viel und kriege nichts mehr mit, ich stecke einfach mit, das ist halt heiß, weil ich möchte, die Mütter, das war schon so, das war ja, genau so, niemand hat der ernsthaft die Trainer gesetzt mit dem Selbstbewusstsein, Geld war ihm, es gab nie das Gespräch mit Geld, also ich meine, klar, bei der Planung von so einem Konzert, wie das dann ordentlich, ne, da, ich weiß nicht, ob ihr bei der Planung von den Festivals wirklich Geldaspekten, die wir richtig gedacht haben. Ich glaube nur bei dieser Situation, wo der gar nicht getraut hat, was zu machen, womit es uns nicht mehr überstanden war. Mit der Acapulco Gold, ja, da ging es ja noch nicht. Ich denke halt, der hat das aber nicht, sondern der hat das eigentlich zuerst so verstanden, ja, wir machen das. Mhm. Und hat dann denen zugesagt, aber nicht. Aber ja, nee, ich meine, dann ist mal also das Thema Geld als Argument auch aufgetaucht. Ja, richtig. Ja, dann hieß es dann. Und da haben wir ja uns zum Beispiel wäre ja interessant, wenn das Ding total positiv gelaufen wäre. Ja. Schönes Wetter, da viel Kohle reinkommt, was dann passiert. Ja. Aber ich denke, wir haben es nie drauf gehabt. Ach, was das Billigste ist, der Hermes hat mein Vater, der versteht nie mit Essen. Das kriegen wir nie auf die Reihe. Ja. Wir überlegen eher, wie kriegen wir da auch mit Telefon hin, damit wir den Pizza Express bezahlen können. Als, Ja, ich meine, das ist also unsere Denkungsweise. Da geht nichts dran vorbei, das ist klar. Gerade der geldfreie Raum in dem Sinne, das war gerade positiv und der Fall negativ. Weil ich meine, ich denke mir, BAP kennt ein bisschen besser als die innere Welt. Ja, mit Triebwagen haben wir von der Sache her interessantere Musik gemacht. Oh, und die unsere Texte waren rund. BAP-Texte sind nicht rund. Das spricht, ich mag die Texte, unabhängig davon, aber die Texte sind nicht rund. Mhm. So, von der Warte her, sehe ich das halt genauso wie du, da du meinst halt noch am Freitag, ich hätte damals auch von der Band und von dem, was miteinander abgegangen ist, hat man Friedwagen näher gelesen, ist in Alko, weil die Gemeinschaft ist in der Stammung. Und ich hätte mich halt einfach mehr zu fixieren, weil er sagt, wenn ich eine Leibungsbrille gemacht hätte und hätte ein bisschen konzentrierter oder professioneller, man hätte es hinpacken. Nein, ich meine, da kommt, ne, der grundsätzliche Haken liegt nicht daran, wie viel geübt wird und wie professionell das gedacht wird, sondern der Haken liegt einfach daran, dass man in dem Moment das Selbstbewusstsein von muss, das Beste zu sehen, was es überhaupt gibt, ne, und das dann auch ganz ein bisschen in der kommerziellen Aspekt mit, indem man dann sagt, ich verwässere jetzt irgendwas, sondern dass man halt auch sich Gedanken dann konkret darüber macht, wo kommt das Geld jetzt von? Darüber hat nie irgendjemand Gedanken gemacht. Ich glaube, wir spielen heute noch für Selbstfrosch. Wir haben großen Wunsch hier. Nach 15 Jahren. Ja, schlanklich. Es ist nett und wir lieben es alle, aber es ist hirnrissig. Hirnrissig. Ja. Das sind so Bands, die Lust haben, die komplett von A bis Z auf Rollen gelegt haben, Geld damit zu verdienen. Die haben auch davon gelernt, die Jungs alle. Gut, 1,5 Jahre. Und dann? Und dann hatten sie keine Lust mehr rumzufahren.